Liebe Angehörige und Freundinnen, von Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nessar Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültkenin. Bundesweit, überall in Deutschland, haben wir uns heute versammelt, um eure Liebsten, die ihr verloren habt, aufgrund der rassistischen Terroranschläge in Hanau von vor 3 Jahren, zu gedenken. Liebe Angehörige und Freundinnen von Opfern rechten Terrors und Gewalt, liebe Initiativen, liebe solidarische Menschen, alle wissen, Hanau war kein Einzelfall. Von Halle bis Hanau, von München bis Mölln. Von Nürnberg bis Hamburg oder von Kassel bis Berlin haben wir uns vereint. Wir erinnern in Kontinuität, wir erinnern in politischer Gedenkkultur und wir sind solidarisch und vereint in unseren Forderungen. Wir fordern Veränderung. Es ist die Politik, die all diese Verbrechen ermöglicht, all das Leiden über den Verlust eines geliebten Menschen und das Leid, das über die Angehörigen und Betroffenen von rassistischen und rechten Morden und Gewalt einbricht. Eine Regierung, die kalkuliert agiert. Alle wissen darum, über strukturellen Rassismus, all dieses Behördenversagen, das Vertuschen und Verdecken. Das war vor Hanau auch so. Das war in Hanau so und ist nach Hanau noch immer so. Wir wollen keine leeren Versprechungen. Wir wollen Veränderung. Wir werden immer wieder sagen, das Problem ist das rassistische System. Und wir werden es immer weiter sagen, bis sich etwas ändert. Familie Bektasch kämpft nun schon seit fast 11 Jahren für Aufklärung des rassistischen Mordes an ihrem geliebten Sohn, Bruder und Freund. Am 5. April 2012 wurde Burak ermordet. Ein Täter, bis heute nicht ermittelt. Die Tat ereignete sich kurze Zeit nach dem Auffliegen des NSU-Komplexes. Ein Täter kam auf eine Gruppe von 5 Jugendlichen an einer Bushaltestelle in Berlin-Neukölln zu. Er schoss auf die Gruppe von Jugendlichen. Burak starb an seinen Verletzungen. 2 seiner Freunde überlebten nur schwer verletzt. Einem rassistischen Mordmotiv wurde in den Ermittlungen nicht ernsthaft nachgegangen. Die Ermittlungen verschleppt. Wir kämpfen als Burak-Initiative zusammen mit Familie Bektasch, dass der Mord an Burak nicht in Vergessenheit gerät. Wir fordern Aufklärung und wir fordern Gerechtigkeit. Selbst wenn bei rassistischen und rechten Morden die Täter verurteilt werden, kommen diese oftmals mit geringen Strafen davon. Dies liegt daran, dass die Justiz Hasskriminalität häufig nicht als solche anerkennt, so wie es auch im Fall des Luke Holland in Berlin-Neukölln 2015 geschehen ist. Für Angehörige und Betroffene gibt es kaum Worte, die das wiedergeben können, was ihnen und euch angetan wurden. Familie Bektasch kämpft unermüdlich für Aufklärung, auch in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Berlin zum Neukölln-Komplex. Wir erleben immer wieder, wie rassistische Morde und Gewalt verharmlost, verschleppt und gedeckt werden. Täter werden ermutigt, weiterzumachen. Strukturen und Netzwerke in Sicherheitsbehörden, Justiz, Polizei und Staat tragen ihren Teil dazu bei. Melek Bektasch sagte auf dem Tribunal NSU Auflösen in Neukölln 2017, kein Schweigen, sondern kämpfen, damit keine weiteren Buraks sterben. Das stille Schweigen, das in Deutschland herrscht, ist durchbrochen. Überall erheben wir unsere Stimmen gegen das Schweigen. Wir klagen an. Wir fordern Aufklärung und Konsequenzen. Wir fordern Gerechtigkeit. Vernetzt und solidarisch sind wir unüberhörbar. Und so rufen wir die Zivilgesellschaft auf, sich solidarisch an die Seite der Angehörigen und Opfer rassistischer und faschistischer Morde sowie Gewalt zu stellen. Verändern heißt kämpfen. Verändern heißt Solidarität. Am 5.4. jährt sich der Tag der Ermordung von Burak zum 11. Mal. Wir rufen dazu auf, dass an diesem Tag bundesweit Menschen auf ihre Weise gedenken. Bitte achtet auf unsere Ankündigungen.